Abschnitt 12 aus die Unix-Schale. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Die Unix-Schale von Viktor Börte. Rudi. Wie ich nun aber jenes Gedicht schreiben wollte, im Café Germania, da kam just der dicke Assessor Franke daher. Er setzte sich an den Tisch nebenan und bestellte sich einen Apfelkuchen mit Schlagsahne. Der dicke blonde Assessor Franke, der immer so schmatzte, der mit dem Kneifer und mit den Schmissen. Zürnend über diese Störung ließ ich mir die Times kommen und verbarg mich hinter den Folien des Weltblattes, um abzuwarten, bis die Heimsuchung vorüber sei. Einmal lugte ich hervor, ob er fertig sei mit seinem Kuchen. Und da sah ich, wie er sich die Schlagsahne in sein blankes Gefäß hineinlöffelte. Entsetzlich. Aber beim näheren Zusehen bemerkte ich schließlich doch, dass das ein Irrtum war. Er löffelte sich die Sahne nicht in sein Gefäß, sondern ins Gesicht. Es war ein Irrtum. Aber ach, ein so naheliegender. Ende von Abschnitt 12, gelesen von Jesse, Dessau-Roßlau, August 24.